1. Israel besucht das es von seiner Jugenden wiederholt unter Bedrängnis litt. 2. Obwohl sie mich von meiner Jugenden stark bedrängten, konnten sie mich dennoch nicht besiegen. 3. Sie haben meinen Rücken wie einen Acker bearbeiteten Debi ihr Furchen wheat ausgedent, was auf extrem Misshandling hindutet. 4. Jahwe, der gerecht Gott, hat die Mark der Gottlosen gebroken, in dem Feuer fesseln Zeris. 5. Al die Zion hassen, werden mit Scham erfüllt sein und sich zu rücksichern müssen. 6. Sie sollen y das gra auf den Dachen werden, das verdort, bever es überhaupt gintet werden kann. 7. Es ist so wertlos, das weder ein Schnitter sein Hand damit fult noch ein Garbenbinder es in seinen Arm nimmt. 8. Folglich werden die vorübergehenden ihnen keinen Siegen wünschen, noch werden sie sagen, der Siegen Jahwes sei überjug. Wir segnen euch im Namen Jahwes, was ihr Wohlstandig verrachtung unterstreicht.